Ja, frag mich mal. Willst du gespoilert werden? Nein! Hallo und herzlich willkommen zum Elfen-News-Podcast im Jahr 2014. Wir besprechen heute die News aus dem Oktober des Jahres und haben da wieder einiges für euch parat. Aber zunächst der Hinweis, dass ich hier heute nicht alleine bin, denn ich habe auch eingeladen heute Bianca. Hallo Bianca. Hallo Leute, ich habe es noch gerade so geschafft, diesen Podcast zu erreichen. Und dann begrüße ich unseren Stargast. Hallo Kevin. Huhu, hallo. Genau, heute mal wieder eine neue Konstellation. Olli ist heute leider nicht dabei. Herzliche Grüße an ihn. Ja, liebe Grüße an Olli. Auch Marcel und Clemens vermissen wir natürlich. Liebe Grüße an Marcel, liebe Grüße an Clemens. Genau. Dann zunächst der Hinweis, dass es einen Conncast gab, einen Themenpodcast. Da könnt ihr gerne mal reinhören, die Ausgabe 77, direkt ins Schwarze mit Band 81. Da war ich da leider nicht dabei. Mhm. Da habt ihr den Band 81 besprochen, also Kevin, Olli und Lukas, der als Gast mit dabei war, nicht wahr? Genau so war es. Wir haben akribisch, wie wir sind, Band 81 vorne angeschaut, hinten angeschaut, mittendrin angeschaut, darüber geredet, mit euch gelacht, mit euch geweint. Könnt ihr alles anhören auf connenews.org, iTunes und so weiter. Sehr schön zusammengefasst, ja, genau. Ich war ja, wie gesagt, leider nicht dabei, bedauere es auch noch sehr. Ist, glaube ich, der erste Podcast zu einem Manga-Band, bei dem ich nicht dabei war. Der erste, ja. Beim nächsten Mal bin ich aber auf jeden Fall wieder dabei, im Januar dann, versprochen. Ja, der Band war ja auch ein Highlight für sich, kann man sagen. Ja, also gerne mal in den Band reinlesen, könnt ihr euch wie gewohnt bei uns im Wikishop bestellen. Oder wenn ihr noch unsicher seid, eben auch in den Podcast reinhören. Dafür ist er ja teilweise auch da. Gut, dann die nächste Meldung. Wir waren auf der Frankfurter Buchmesse 2014. Oh. Die fand ja statt Anfang Oktober, also offiziell für Besucher am 11. bis 12. Oktober. Am 11. Oktober fand auch das User-Treffen statt. Kevin war ja als Pressevertreter schon ein Stückchen vorher anwesend, nicht wahr? Richtig, also die eigentliche Buchmesse begann für Presseleute und so weiter ab dem 8. Oktober. Ich war dann am 10. Oktober schon da und Leute, so, es war so ruhig, es war wundervoll, herrlich, wirklich. Da habe ich mir dann ein Autogramm von Joscha Sauer geben lassen, dir auch, Philipp. Und ja, ich war der Zweite in der Schlange oder so. Das ging sehr gut. Ja, vielen Dank nochmal, du hast mir ja ein Autogramm mitgebracht, hat mich sehr gefreut. Auch sonst war es ein sehr gelungenes Wochenende, ein tolles User-Treffen. Wir waren da, glaube ich, um die 20 Stück. Ungefähr 20, ja, super. Ja, und es war auch besonders klasse, also für mich, Jin aus dem Forum wieder zu treffen. Mhm. Letztes Mal habe ich ihn gesehen zur Frankfurter Buchmesse 2010. Alle, die rechnen können unter euch, werden feststellen, das ist schon 4 Jahre her. Ja, aha. Also wirklich mein persönliches Highlight von dem Tag und natürlich auch alle anderen wiederzutreffen. Bianca war ja auch mit vor Ort als Überraschungsgast. Ja, die Überraschung war ihr gelungen. Ja, nicht so ganz, denn das Problem an der Sache war, ich habe natürlich Mitternacht davor mal wieder erfahren von meinem Vater, ja, hier kriegst du das Geld, kannst doch hinfahren. Und der ADAC-Bus fuhr leider erst so spät, dass ich das User-Treffen verpasst habe. Das heißt, ja, toll als Stargast angekündigt, aber zu spät zum User-Treffen gekommen. Hab dann letztendlich zum Glück noch Kevin und Philipp getroffen, blöderweise auch im falschen Moment. Das heißt, so doll war die Überraschung dann doch nicht, aber ich war so gestresst. Mein Adrenalin war da oben, also da oben. Und als du noch dazugekommen bist, da war ich am Ende. Genau, ja, wir standen ja an für ein Autogramm von Don Rosa. Jawohl, einen Disney-Star-Zeichner aus den USA, der oft als Nachfolger von Karl Barks gewertet wird. Meiner Meinung nach ist er der bessere von den beiden und hat auch den schöneren Zeichenstil. Einen Zeichenstil, der sehr viel Wert auf Liebe zum Detail legt. Und das ist mir sehr wichtig. Ja, war auf jeden Fall sehr schön, das Autogramm bekommen zu dürfen. Auch die gesamte Buchmesse, wie gesagt, sehr, sehr schön. Vor allem das User-Treffen natürlich auch wieder als besonderes Highlight am Samstag. Ja, nächstes Jahr sehen wir uns wieder auf der Frankfurter Buchmesse und auch noch auf vielen weiteren Conventions. Dürftet ihr ja sicherlich wissen, wo wir immer so anzutreffen sind. Werden wir auch noch in den News-Podcast dann im kommenden Jahr bekannt geben. Also bleibt dran, hört rein. Wir melden uns. Mit Sicherheit. Gut, dann gehen wir über zum Anime in Deutschland, wo am Freitag ein neuer Film herausgekommen ist. Wie sollte es anders sein bei Kaze Anime? Und der hat es auch in sich, nicht wahr, Kevin? Du hast ihn ja schon gesehen. Genau so ist es. Den Film habe ich zum ersten Mal auf der Animagic gesehen. Genau, damals noch mit Olli und Bianca, mit japanischer Synchronisation und deutschen Untertiteln. Untertiteln, die man leider nicht lesen konnte, wenn man zu weit hinten saß, wohl bemerkt. Ich habe sie ganz okay gesehen, ja, ging dann. Am Montag hat ja Kaze noch rechtzeitig einen neuen Trailer erscheinen lassen. Der geht 1:20 ungefähr. Und ich finde, dieser gab schon einen wunderguten Eindruck in die deutsche Synchronisation des Filmes. Der Vorgeschmack war, finde ich, sehr, sehr gelungen. Seit Freitag ist, wie du sagtest, der Film dann auch auf Blu-ray und DVD erschienen. Und mit Erscheinen des Filmes haben wir auch unser neues Gewinnspiel gestartet, in welchem wir, oha, eine DVD und eine Blu-ray verlosen. Wer hätte es gedacht? Richtig. Und wieder mal mit freundlicher Unterstützung von Kaze. Kaze hat uns nicht nur eine DVD und eine Blu-ray spendiert, sondern auch eine D für uns, die wir uns noch ein wenig näher ansehen werden und auch einen kleinen Test zum Film schreiben werden. Bleibt also gespannt und bleibt dabei. Genau, ja, das alles dann auf connennews.org. Ja. Und es wird natürlich auch wieder ein Audiokommentar zu dem Film geben, gar keine Frage. Der kommt dann irgendwann im Laufe des Jahres noch. Kommt auf jeden Fall noch, garantiert. Garantiert. Ja, eine Frage noch zu dem Trailer. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Mhm. Du sagtest, der ist mit Synchronisation, richtig? Ja. Ah, okay. War ja bei den vorigen, also man hört die deutschen Stimmen, Filmen ja teilweise nicht der Fall. Nee, oft war nur die Musik und dann war Schluss, ne? Ja, leider, leider. Aber das ist wirklich der beste Trailer bisher, den sie gemacht haben. Oh, dann schaue ich da nochmal rein. Also ehrlich, ja, wirklich ansehen. Ich meine, ich brauche mir den Trailer ja nicht anschauen. Ich kaufe mir den Film ja sowieso, gar keine Frage. Aber ist doch nett, auch mal den Trailer gesehen zu haben, klar. Ja. Ja, das war's beim Anime in Deutschland. So viel gibt's hier ja nicht zu berichten. Beim Fernsehen steht ja derzeit nicht so viel an, muss man sagen. Vielleicht kommt da wieder ein bisschen Bewegung rein mit Viva, RTL 2 oder vor allem ProSieben Max vielleicht, wer weiß. Dann gehen wir direkt mal über zum Manga in Deutschland. Da haben wir auch nur eine Meldung, und zwar betrifft es den Manga bei EMA. Wie sollte es anders sein? Und zwar hat EMA... Nicht bei Tokyo Pop? Nee, da erscheint er nicht. Vielleicht wechselt der Verlag ja noch. Okay, gut. Hoffen wir es nicht. Hoffen wir es nicht. Genau, EMA hat das Sommerprogramm für 2015 bekannt gegeben. Und in dem Sommerprogramm finden wir auch Detective Conan wieder. Und zwar ganze 5 Mal und noch ein weiterer Band von Gosho Aoyama ist mit dabei. Also in den 6 Monaten vom Sommerprogramm finden wir ganze 6 Bände von Gosho Aoyama. Wirklich unfassbar. Ich kann es ja mal kurz aufzählen, was alles toll kommt. Ja. Bisher bekannt war ja schon, wie gesagt, im Januar 2015 Band 82 und im April Band 83. Dann kommt nach dem April im Mai die FBI Selection nach Deutschland. Im Juni gibt's den die Gosho Aoyama Short Stories. Nicht zu wechseln mit der Short Story Reihe, die ja irgendwann mal hier in Deutschland erschien. Im Juli Band 84. Im August der erste Anime Comic überhaupt von Detective Conan und ich glaube auch der erste Anime Comic von EMA überhaupt zum Detektiv auf hoher See. Der erste Teil. Und der zweite Teil zu dem Anime-Comic erscheint dann im September 2015. Also so viele Manga, die wir gar nicht einzeln besprechen können. Wahnsinn, ja. Werden wir natürlich noch im nächsten Jahr einzeln immer drauf eingehen. Jeder Band wird hier besprochen, gar keine Frage. Also ich bin wirklich erstaunt, das ist ja alles ein Zeichen dafür, also ich mutmaße mal, dass die Sonderbände erstaunlich gut ankommen. Ja, ja, ja. Man sieht ja aber auch in den Auflagen, dass die Bände recht häufig verkauft werden. Zum Beispiel die Special Black Edition, die ist glaube ich schon in der dritten Auflage, das ist unfassbar hoch für einen Band, der noch gar nicht so lange draußen ist. Und EMA druckt ja wirklich eine Menge Bände. Also ich glaube Band 80 oder 75 ist gefühlt noch in der ersten Auflage und die Special Black Edition schon in der dritten. Wirklich, wirklich toll. Und was mir auch positiv aufgefallen ist, ist, dass EMA jetzt bei der richtigen Manga-Reihe, also mit den Band 82, 83, 84 und so weiter, jetzt auch auf einen 3-Monate-Rhythmus setzt. Das heißt Band 82 im Januar, April, Juli. Also genau immer 3 Monate und zwar ein Jahr nach dem japanischen Release jeweils. Ja, super. Das heißt, vielleicht bleiben sie dabei und wir kriegen die Band jetzt immer ein Jahr genau nach Japan. Wäre natürlich wünschenswert, dann könnte man sich auch danach richten. Also wäre ich dafür, auf jeden Fall. Ich auch. Gefällt mir sehr gut. Hatte ich ja schon häufiger angesprochen. Genau, früher war es mal ein Band im Monat, glaube ich, und dann mal in 2 Monaten. Abwechslung mit den Short Stories. Dann im Wechseln, genau, mit den Short Stories. Und dann mal irgendwas. Und jetzt geht es aber wieder in eine strukturierte, schöne Richtung, die mir sehr gefällt. Ja, und was man noch sagen kann zu der FBI Selection, die ja im Mai rauskommt, da werden diverse Fälle abgedruckt, die eben mit dem FBI zu tun haben. Praktisch die Special Black Edition, nicht mit der Organisation, sondern eben mit dem FBI. Also alle Fälle, James Black erster Auftritt und so weiter und so fort, alles, was sich eben darum dreht, dürftet ihr vielleicht kennen, wenn ihr die Originalreihe kennt. Bei den Gosho Aoyama Short Stories handelt es sich um eine Zusammenfassung von anderen Serien, die Gosho Aoyama gezeichnet hat. Also so irgendwelche Short, wie nennt man das? Einzelbände, also so. Ja, One-Shot. Ja, genau, oder? One-Shot, ja. Puh, das Wort fehlt mir. Ja. Danke, Kevin. Gerne. Genau, sowas ist da eben abgedruckt, also so kleinere Geschichten. Und dann August und September, Detektiv auf hoher See, Teil 1 und Teil 2, erscheint in Japan farbig und wird wahrscheinlich auch in Deutschland farbig erscheinen. Ja, klar. Also alles andere wäre ja dann, ja, dann wäre es doch kein Anime-Comic mehr, ne? Ja, genau. Das wäre ja dann das erste Mal, dass wir so einen Kinofilm-Comic nach Deutschland bekommen. Denn in Japan existieren die ja schon seit Ewigkeiten. Ja klar, richtig. Zu jedem Band, zu jedem Film gibt's ein, genau, zwei Anime-Comics. Soweit es sind Zweiteiler und die sind richtig, richtig dick und auch relativ teuer. Man kann sie in Düsseldorf auf dem Japan-Tag immer gut kaufen. Zum Beispiel. Aber man hat meistens leider nie das Geld dafür. Ach so. Ja, ja, ja. Ich hatte auch schon, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, dass die Bände wahrscheinlich recht teuer werden. Ich meine, normalerweise ist es ja so, wenn man einen Manga hat und EMA da eine Farbseite vorne reindruckt, steigt der Preis da schon um 1 Euro an oder sonst was. Mindestens. Und wenn der ganze Manga jetzt in Farbe abgedruckt wird, dann will ich gar nicht wissen, wo das endet. Also, ich weiß auch gar nicht, was ich da schätzen soll. 10 Euro? 15 Euro? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit 5, 6, 7 Euro kann man, glaube ich, nicht rechnen. Das wird deutlich teurer. Nee, kann man auch nicht. Das sind mindestens pro Band. Und das sind wirklich 2 Teile. Also würde ich sagen. Also ich rechne mit 9,99 €. Ja, die japanischen kosten hier meines Erachtens 20 Euro anfangs immer pro Band. Das heißt, man zahlt dann 40 für den kompletten Film. Ja, ja, naja, ich da kann man sich gleich den Film kaufen. Ja, ich bevorzuge ja die DVD. Ja, ich als Sammler muss aber natürlich alles haben. Blöd. Gut, dann machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone. Da gibt's ja auch einiges zu besprechen. zunächst einmal, dass Detektiv Conan jetzt als Simulcast bei Crunchyroll, habe ich es richtig ausgesprochen, in den USA und Kanada verfügbar ist. Da weißt du Näheres zu, nicht wahr, Kevin? Darfst du auch gerne mal richtig aussprechen? Ja, also ich habe auch lange kein Englisch mehr gehabt. Ich glaube, Bianca kann helfen. Crunchyroll, ja. Crunchyroll, ja. Ja, also vergleichbar mit Anime On Demand von Kaze zum Beispiel. ein Service mit Simulcasts, also Animes legal anschauen online mit Untertiteln und japanischer Tonspur für ein wenig Sasha, wie es sich eben gehört, wenn man etwas legal machen möchte. Und wie ich finde, eine grandiose Gelegenheit für alle US-Amerikaner und Kanadier. Denn seit Jahren gab es keine Detective Conan-Folgen mehr mit legalen, offiziellen Untertiteln zu sehen. Von daher tolle Sache. Der Simulcast beginnt, oder er hat begonnen am 22. Oktober. Und das wird Episode 754. Und die erschien ursprünglich am 11. Oktober, also nur 11 Tage später. Tolle Sache, dass ab da jede Woche dann eine neue Episode kommen wird. Ich bin persönlich wirklich begeistert. Das beneide ich wirklich. Und ich finde, ja, die Tragödie der Roten Frau, in Klammern Dampf, ich kenne die Episode nicht. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Könnt ihr was dazu sagen? Da werden wir gleich noch im Anime in Japan Teil drüber sprechen. Okay. Ohne dich dann. Dann warten wir mit dem Spoiler noch, ja. Also gut, ja. Man kann ein Abo erwerben für $7 im Monat zum Beispiel. Die Episoden gibt's doch sogar in Full HD, wenn man Abonnent ist. Also mein lieber Mann, ist dann aber natürlich noch hochskaliert. Also ich weiß, dass die Episoden nur in Anführungszeichen 720p haben. Ja, tolle Sache. Ich meine, wo ist der Unterschied? 720, 1080, das merke ich persönlich nicht auf meinem Laptop. Ich meine, ich wäre schon zufrieden, wenn wir 360p hier in Deutschland bekommen. Alles ist okay. Hauptsache, es geht weiter. Ja. Naja. Ja, eine tolle Meldung, die ich, ich könnte mit dem Finger ja mal auf Kase zeigen, aber ich erinnere an unser altes Interview mit Kase. Die alten Folgen befinden sich derzeit weder in Japan noch bei Kase. Sondern in China oder Singapur oder Australien. Genau. Niemand weiß es. Irgendwo sind sie. Gut, dann ist in Japan, nicht in Japan, sondern in den USA noch ein neuer Manga-Band erschienen, Band 52. Ich glaube, da muss man nicht zu sagen, die Amerikaner hinken weiterhin hinterher. Sehr schade, aber es wird sich nicht ändern. Und dann gibt's noch ein neues Let's Play bei uns im Blog zu Conan in der Mädchenschule. Teil 11 ist da erschienen. Dann gab's in Japan, jetzt kommen wir zu Japan, noch die reguläre Variante der Kaito Kid Blu-ray Box. Da sind ja alle 12 Episoden des alten Kaito Kid Animes nochmal zusammengefasst worden. Kann man für 14.120 Yen kaufen. Die Unterschiede zu der limitierten Version sind nur gering, aber wenn ihr genaues dazu wissen wollt, gerne mal auf conannews.org reinschauen. Genau. Dann noch erschien The Best of Detective Conan 5. Detective Conan, ja. Ja, genau. Wieder eine neue CD mit zahlreichen Interpreten und ja, eigentlich ein großes Muss für alle Fans des Animes und auch für alle, die keine Fans des Animes sind. Grandios, ja, wie immer. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich dir mal die vierte geschenkt, oder? Kann das sein? Genau, ja. Ich war es die vierte? Ja, ich habe vierte hier bei mir liegen. Sogar mit DVD, wo immer die Openings und Endings auch zu sehen sind, aber ohne die ganzen Credits oder was da immer drüber über den Bildschirm flimmert mit irgendwelchen Namen. Ja, ohne Credits. Ja, wie auch immer man es sagt. Ihr wisst, glaube ich, was wir meinen. Sehr, sehr schön. Wird es ja auch diesmal wieder geben. Auch bei beim fünften Teil gibt es eine DVD dazu. Ist natürlich ein bisschen teurer. Aber ansonsten, was soll man sagen? Mai Kuraki, alles mit dabei. Mua. Grandios. Und nochmal Garnet Show, oder? Zum letzten Mal. Auch, ja. Und Beast natürlich auch. Oh, Breakers. Alles, was das Herz begehrt. Ja, und zwar wirklich begehrt, ja. Wow. Ja, wir begehren so viel hier in Deutschland und die Japaner kriegen's. Genauso wie auch eine weitere DVD zum japanischen Anime. Die ist jetzt auch erschienen. Da wurde der Vierteiler mit Heiji und der Villa der Vampire drin. Nicht abgedruckt, sondern raufgespielt. Könnt ihr euch also gerne kaufen, wenn ihr in Japan seid. Und raufgepresst, ne? Anschauen. Ich find's gut, dass bei dieser DVD das genau gepasst hat. dass genau diese vier Episoden von genau diesem Fall genau auf dieser DVD sind. Also genial. Ja, in Japan machen die ja immer auf jede DVD nur vier Episoden und verkaufen die dann für 40 Euro oder sonst was. Also, ja. Die legen es aber auch immer extra so, dass sie beispielsweise, wenn sie einen Dreiteiler irgendwann mal haben, packen die einen Filler drauf, der eigentlich im Anime erst viel später kam, um dann den Vierteiler komplett drauf zu haben. Okay, ja, cool. Also, haben da wirklich mitgedacht. Finde ich gut. Ja. Auch wenn es dann nicht die Originalreihenfolge ist, wenn man die DVDs nacheinander anguckt. Aber, ja, so hat man, wenn man eine DVD kauft, gleich den ganzen Fall mit Heiji oder einen ganzen anderen Fall, je nachdem, welche DVD man sich denn kauft. Von den 190, über 190. 91 und dann 92 und dann so. Bald haben wir die 200, ja. Wahnsinn. Oder die Japaner, eher gesagt. Wir haben 9, ja. Wir haben 9 DVD-Hüllen, ja. Und in 3 Boxen, ja. Ja, dann sind wir am Ende der spoilerfreien Zone angekommen. Wir besprechen dann gleich noch, wie Kevin ja schon sagte, die eine Episode, die es jetzt bei Crunchyroll in den USA und in Kanada als Simulcast gibt. Vorher möchte ich mich allerdings von dir verabschieden, Kevin. Bedanke mich, dass du dabei warst. Ich denke, du willst nicht gespoilert werden, oder? Ich kann ja noch mal fragen. Ja, frag mich mal. Willst du gespoilert werden? Nein! Nein, und damit verabschiede ich mich. Danke Philipp, danke Bianca. Danke Kevin. Euch beiden, ja, bitteschön. Euch noch viel Freude bei den Spoilern. Auch euch, lieben Hörern, viel Freude bei den Spoilern. Ich verabschiede mich und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Huhu! Gut, dann machen wir, wie gesagt, weiter mit dem Anime in Japan. Wir haben wieder 4 neue Episoden, von denen wir heute allerdings nur 3 besprechen werden. Die erste Episode ist die Episode 753, Toter Winkel in der Haus-WG, die wir beide leider nicht gesehen haben. An dieser Stelle einen lieben Gruß an Olli, der die Episode garantiert gesehen haben wird, so wie ich ihn kenne, und gerne im nächsten News-Podcast noch seinen Senf dazu abgeben darf, wenn jemand von euch Hörern darauf besteht, etwas zu einer Filler-Episode in Erfahrung bringen zu wollen. Ja, so wie wir die Filler-Episoden in diesem Jahr kennen, dürfte es nicht der Hammer gewesen sein. Trotzdem wissen wir dazu leider nichts und möchten die an dieser Stelle deswegen überspringen und gehen direkt weiter zu den Episoden 754, 55 und 56. Ein Dreiteiler mal wieder. Desaster um das rote Weib. Teil 1, 2 und 3. Und dazu wird uns jetzt Bianca etwas erzählen. Genau, und zwar handelt es sich hierbei um einen Fall, den es auch im Manga gab. Ein, ja, relativ, ja, also spannender Fall auf jeden Fall, aber auch mal ein bisschen anders, denn endlich kommt wieder eine andere Polizistin darin vor und es gibt mal eine ganz andere Konstellation. Und zwar beginnt es damit, dass Sera, Conan, Ran und Sonako sich zusammen aufmachen zum Ferienhaus eines Klienten, wo sie auf 4 alte Schulfreunde bzw. Clubfreunde, die alle im selben Club waren, treffen. Auf dem Weg dorthin sehen sie eine rot gekleidete Frau, die später für den Fall noch wichtig wird. Als sie ankommen, erzählt man ihnen die Geschichte von einem Mord, der vor 15 Jahren in einem Haus in der Nähe stattfand. Eine Frau erstach ihren Ehemann. Von Blut getränkt gab man ihr den Spitznamen Rotes Weib, doch wer sie wirklich war, weiß keiner. 3 Jahre darauf wurde ein ehemaliger Clubfreund der Hauptpersonen aus dem Fall von jener Frau durch das Moor gejagt und ermordet. Nun nutzt angeblich jemand diese Legende, um seinen Freunden einen Streich zu spielen, doch aus Spaß wird ernst, denn in der Badewanne wird eine Leiche gefunden. Und alle glauben, es war das rote Weib. Kurz darauf erscheint Yui Uehara, Polizistin aus Nagano, die viel zu selten dabei ist, muss ich mal anmerken. Sie ermittelt und klärt auf, dass das originale rote Weib angeblich schon tot sei. Doch wer steht dann ganz in Rot gekleidet plötzlich im Anwesen? Conan und Sera ermitteln, führen dabei sogar Versuche durch, die wir in der Schule leider viel zu wenig machen. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, da ich kann sowas einfach nicht erklären. Dazu stoßen sie auf ein altes, komisches Foto, was ein guter Hinweis sein könnte, und sie kommen dem Täter immer näher, während das rote Weib sich ein weiteres Mal blicken lässt. So, mehr dazu verrate ich nicht. Ja, ich habe die Episode leider noch nicht gesehen, muss ich gestehen. kenne allerdings den Manga-Fall und fand ihn damals, ja, gut, bisschen besser über dem Durchschnitt, aber auch nicht wirklich überragend. Soweit ich mich erinnere, ist mal eine nette Abwechslung gewesen, auch dass die Polizisten aus Nagano mal wieder mit dabei sind, als großes Plus. Ja, kann nur empfehlen, sich den Dreiteiler mal anzuschauen. Dürfte sich auf jeden Fall lohnen, ja. Hast du noch eine Meinung, oder? Ja, ich habe eine Meinung dazu und ich finde, es ist doch überdurchschnittlich spannend diesmal. Also auf jeden Fall besser als 3,5, ja, vielleicht würde ich sogar solide 4 auf jeden Fall. 4,5 weiß ich nicht, wie wäre es mit 4,25? Ja, ich gebe 4,25 Bluttropfen. Gut, dann noch ein kurzer Verweis auf die kommenden Episoden aus dem japanischen Anime. Am 1. November und am 8. November läuft ein Filler-Zweiteiler, der Komödiant, der sich selbst anzeigte, Teil 1 und Teil 2. Da gibt's dann auch ein neues Opening von Mai Kuraki dazu. Am 15. November gibt's eine Pause beim Detective Conan Anime wegen der Übertragung einer Baseball-Begegnung zwischen Japan und den USA. Da muss Detective Conan leider aussetzen. Aber Magic Kaito 1412, der Kaito Kid Anime, der ja immer vor Detective Conan läuft, der startet planmäßig um 17.30 Uhr. Also nur Detective Conan setzt an diesem Wochenende aus. Und am 22. November und 29. November gibt's noch einen Manga-Zweiteiler, ein Liebesroman mit überraschendem Ausgang, Teil 1 und Teil 2. Beides eine Umsetzung des ähnlichen Falls, des gleichen Falls aus Band 83. Ja, soweit zu den kommenden Episoden. Und dann noch ein kurzer Verweis auf den Manga in Japan, wo wir diesmal leider nichts zu besprechen haben, da Detective Conan bekanntlich aussetzt, wie wir im letzten News-Podcast schon besprochen haben. Es geht dann demnächst weiter mit einem neuen Fall, den wir auf jeden Fall dann auch im kommenden News-Podcast besprechen werden. Da haben wir dann einiges zu tun, also der Manga in Japan geht weiter und wir haben noch eine Anime-Episode nachzuholen. Damit sind wir dann für diesen Monat auch schon am Ende angekommen des doch relativ kurzen News-Podcasts. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, verweise gerne noch auf unser Wiki, conanwiki.org, conanforum.org ist das Forum, conannews.org ist unser Newsblog, wo ihr vielleicht auch den Conancast hört. Den könnt ihr auch hören auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com/conannews, auf iTunes, dort als Conancast sind wir zu finden. Facebook-Seite haben wir auch, facebook.com/conannews und eine Twitter-Seite, twitter.com/conannews. Das war's, ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss. Und bis zum nächsten Mal, zum letzten News-Podcast 2014. Tschüss! Jo, dasselbe auch von mir. Tschüss, Leute. Man hört sich im Dezember. Macht's gut. Dem, dem, dem. Auf Stopp drücken. Ja. Da habe ich mir auch dann ein Autogramm von Ralf Rute? Nee. Doch. Ich war ja schon sauer, ne? Ja, ne? Nee. Crunchyroll, ja.